herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und ich bin auch heute wieder nicht alleine, denn bei mir ist auch außerdem noch der Max. Hi! Hallo Max! Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über die ersten drei Web-Episoden von Justice League Gods and Monsters Chronicles zu sprechen. Da hat es jetzt auf der Seite oder auf dem YouTube-Kanal Machinima, ist ein relativ alter YouTube-Kanal, schon jetzt eben die ersten drei Episoden gegeben von jeweils so 5 bis 6 Minuten, und die wollen wir uns heute mal angucken, ne? Ja, genau. Soll wohl etwas größer angelegtes Franchise werden, eben von Bruce Timm erdacht und konzipiert. Hi, I'm Bruce Timm. I'd like to introduce you to a whole new look at the Justice League like you've never seen before. We're excited to debut these characters for the first time on Machinima. Welcome to the world of Justice League Gods and Monsters Chronicles. The Civil Defense Corps is calling for an emergency evacuation of the city. His power is increasing exponentially. Not even tanks will get to him at this point. They created Brainiac to keep Superman in check. And now we need that arrogant bastard more than ever. Am I gonna need a safe word? She's all yours. All right, already. Take me to jail. Jail? Da Max hier unser Faktenmensch ist, setzt ihr uns erstmal so in Kenntnis über die grundsätzlichen Elemente in Gods and Monsters. Ja, in Justice League Gods and Monsters geht es hauptsächlich um die Trinity, also Batman, Wonder Woman und Superman. Allerdings sind die Charaktere in dieser Elseworlds-Geschichte nicht so, wie man sie kennt, sondern Batman ist Clark Langstrom, ist auch ein Vampir, wie in Red Rain. Auch einer anderen sehr bekannten Elseworlds-Geschichte. Und man kennt ihn auch als Man-Bat in normalen Comics. Genau, ne? Natürlich. Superman ist der Sohn von Zod, dem auch jeder eigentlich ein Begriff sein sollte. Also, Sohn von Zod, nicht Zod selber? Nein, soweit ich weiß, wird tatsächlich der Sohn von Zod. Er ist doch sogar aufgewachsen bei einer Immigrantenfamilie, habe ich gelesen. Okay, ja, keine Ahnung. Und Wonder Woman ist Becca, also die Geliebte aus Orion, aus den New Gods-Geschichten von Kirby, Jack Kirby. Genau. Diese Justice League erinnert so ein bisschen an die Authority vielleicht. Die, die setzt auch durchaus mal ein bisschen brutalere Gewalt ein, um sich durchzusetzen, tötet Menschen. Ja, und natürlich haben die alle eine gewisse Verbindung so zu den Schurken von den jeweiligen DC-Geschichten, aus denen sie kommen. Also wie halt Superman als Sohn von Zod, Batman als Clark Langstrom und so weiter. Ja, und jetzt vor dem Hauptfilm, der am 28. Juli erscheinen soll, sind drei Kurzfilme erschienen in Justice League Gods and Monsters Chronicles. So, und diese drei Kurzfilme wollten wir jetzt besprechen genauer. Richtig. Das ging los mit einem Batman-Kurzfilm namens Twisted. Dann gab es einen Superman-Film namens Bomb. Und der dritte war Wonder Woman mit dem Titel Big. Also irgendwie so literarische Tiefe sucht man da auf jeden Fall vergebens, weil das genau das auch beschreibt, was im Prinzip so das Hauptmotiv dieser jeweiligen Episoden ist. Ganz zu Anfang habe ich definitiv eine Kritik, weil dass bei DC momentan wohl so eine Masche zu sein scheint, diese Figuren auch genau in dieser Reihenfolge immer auftauchen zu lassen. Das ist immer Batman, Superman, Wonder Woman. Ich finde das nicht gut. Also Wonder Woman habe ich mich am meisten gefreut, eben durch diesen Fourth-World-Bezug, und dann kam der Film erst ganz zum Schluss. Mhm. Fand ich ein bisschen schade, hätte man irgendwie anders lösen können. Ist bei den Comics, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, leider genauso. Gut, der erste Film war, wie gesagt, Batman Twisted. Man hat Was ist das da? So ein Funhouse oder sowas? Ein relativ gruseliges Clownshäuschen da so? Sieht also ein bisschen aus wie so ein verlassener Schlachthof oder so. Verlassener Schlachthof, ein Lagerhaus irgendwo so hinten und dann so ein bisschen darauf Clowns, verrücktes Clownshaus gemacht und Batman geht da so durch und hört so Stimme, hört eine Stimme aus so einer Kiste und holt da so ein blondes Mädel raus und sie sagt, da ist sie! Und Batman dreht sich um und dann ist dann Harley Quinn. Hinter ihm und die beiden liefern sich einen ziemlich heftigen Kampf, der dann auch relativ blutig für Harley Quinn ausgeht. Ich weiß nicht, willst du mal ein bisschen was zu Harley Quinn sagen? Ja, also die Harley Quinn in Twisted ist tatsächlich ziemlich twisted, ja. Noch viel kranker, als man sie aus den Comics kennt, beziehungsweise jemals gesehen hat. Also man hat sie wirklich so zu so einer komplett monströsen, mental total beschädigten Psychokillerin gemacht, die Menschen in kleine Stücke haut, wo man dann tatsächlich die Leichenüberreste sieht, mit relativ wenig Blut, aber schon sehr makaber dargestellt. Und ja. Was ich bezeichnend fand in der Darstellung, ich hatte den Trailer gesehen und gar nicht so darauf geachtet. Man sieht sie in so einer Corsage oder so einem Bustier, also schon relativ offen. Herzig, sage ich jetzt mal, aber sie hat wirklich nichts anderes an als dieses Bustier, Strapsel und ein Höschen. Das ist wirklich alles, was sie trägt. Und das wäre in einem normalen DC-Film, denke ich mal, so nicht drin gewesen. Vor allem ganz klipp und klar zu sagen, das ist wirklich ein Höschen. Weil die Superhelden und Superheldinnen in den Comics rennen eigentlich immer nur in Unterwäsche rum und kein Hahn kräht danach. Aber hier wirklich definitiv hinzugehen, ein weißes Höschen zu zeichnen, zu sagen, sie rennt hier wirklich praktisch nackt rum. Man hätte den Schritt weitergehen können, weil so vom Setting her kann man davon ausgehen, dass Batman sie gerade bei irgendwas gestört hat. Mhm. Weil das Erste, was sie sagt, als Batman diese Kiste aufmacht und die Frau da rausholt, war dann praktisch so, du hast mir mal Spielzeug weggenommen und nicht irgendwie Toy, sondern wirklich Plaything. Sie sagt ja Plaything, was ich ganz bezeichnend finde, als wäre das wirklich ein Objekt zum Spielen. Ne, nicht mal Toy ist halt wirklich Spielzeug. Und man wirklich also Plaything ist noch ein bisschen was anderes wie Spielzeug. Ja, hat so sehr starke sexuelle Untertöne. Genau. Sie also dann auch so in die Richtung, weil sie ist ja, also die normale Harley Quinn ist ja schon so ein bisschen obsessiv dem Joker gegenüber, auch sehr unterwürfig, aber sie ist auch wirklich so darzustellen, dann auch dieses Wohnzimmer, was sie einen Raum weiter dann hat, so einen Korridor, und dann ist da dieses Wohnzimmer, wo so angedeutet wird, dass das ihre eigene Familie ist, die da so fast mumifiziert so steht und die einzelnen Leichen so total verzerrt, so in ihren eigenen Klamotten noch so. Dann kämpfen die beiden gegeneinander, Harley Quinn holt eine Kettensäge raus und geht damit auf Batman los, zersägt die ganzen Leichen und ich sag so, oh mein Gott, was ist hier los? Das war übel. Das war wirklich übel. Ein bisschen kam sie mir vor wie so eine krasse Parodie der New 52 Harley Quinn. Ja, wobei die dabei immer noch so die lustigen Sprüche drauf hat, noch diese Fratzen und sowas. Mhm. Und diese Harley Quinn war einfach nur so, die war aggressiv, die war böse, die war gruselig tatsächlich. Die war also komplett fehlgeleitet. Da, wo die Harley Quinn aus der No 52 natürlich auch nochmal eine Schippe auf diesen Wahnsinn drauflegt, kann man mit ihr zumindest noch verhandeln. Man erreicht sie noch irgendwie. Also Amanda Waller in den Suicide Squad Heften erreicht sie ja zumindest gelegentlich noch auf einer, ich will jetzt bei Harley Quinn nicht unbedingt mit Vernunft in Verbindung bringen, aber man erreicht sie noch also mit Argumenten. So. Und das ist bei ihr, bei dieser Gods and Monsters Harley Quinn definitiv nicht mehr möglich. Ist halt wirklich so eine richtige Psychopathin. Ja. Was ich eben heftig finde im Kampf gegen Batman, haut sie die Kettensäge dann irgendwann gegen so einen Pfeiler oder gegen die Wand und diese Kette löst sich und verletzt sie im Unterleib. Genau, das stimmt. Fand ich so heftig, da hätte ich nicht mit gerechnet. Das war wirklich ziemlich krass, weil normalerweise sieht man so solche Verletzungen ja wirklich nicht in Superhelden-Trickserien. In den Comics schon, aber das wirklich mal so in einer Superhelden-Trickserie zu sehen, war schon ziemlich gewagt. Und ich meine, da spritzte jetzt ein kleines bisschen Blut, das war jetzt nicht der Obermörder-Splatter, da flogen jetzt nicht irgendwie ihre Gedärme durch die Gegend, was bei so einer Verletzung sehr wahrscheinlich ist, weil sie ja auch nicht viel Fettpolster hatte, das irgendwie wegzufedern oder sowas, sondern das wird sie wahrscheinlich untenrum ziemlich aufgeschlitzt haben. Es spritzte so ein bisschen Blut. Also es war jetzt nicht so, dass da eine Figur komplett zerteilt wurde. Was passierte dann? Ja, dann hatte Batman quasi den Kampf schon gewonnen und er hat sie dann tatsächlich gebissen, weil er ein Vampir ist. Und ich glaube, wenn du komplett uninformiert in dieses Universum reingehst, nicht weißt, wer Batman ist, weil das sind auch, das ist auch die Funktion dieser Filme, dieser Kurzfilme, die sind alle nur so 5 bis 6 Minuten lang, inklusive Intro und Outro. Wenn du wirklich nicht weißt, wer diese Figuren sind, hat das wahrscheinlich nochmal eine Wirkung. Für uns, die wir natürlich jetzt sehr informiert in diese Filme reingegangen sind, war dieses dieser Cliffhanger oder dieser Twist am Ende natürlich jetzt nicht mal so die große Überraschung, aber ich glaube, wenn man unvorbereitet da reingegangen wäre, wäre das ein ziemlicher Schocker gewesen, dass das dass Batman sie da beißt und dann auch aussaugt. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Gut, hast du noch irgendwas zu sagen? Weil ich will mich gar nicht so lange aufhalten, weil die Dinger sind nur 5 Minuten lang. Okay, machen wir mal weiter. Machen wir weiter. Dann erzähl mal was zu Bomb. Ja, Bomb. Im Bomb kriegt es Batman mit einem gescheiterten Regierungsexperiment zu tun. Du meinst Superman? Was habe ich gesagt? Batman. Ich habe tatsächlich wieder Batman gesagt, du Scheiße. Ich meine natürlich Superman. Du meinst Cyborg. Was? Ist egal. Ja, er bekommt es mit Brainiac nämlich zu tun. Du meinst Wonder Woman. Er bekommt es mit Brainiac zu tun. Wer nochmal? Brainiac. Was, Brainiac bekommt es mit Brainiac zu tun? Ich erzähle einfach weiter. Bitte. Ja, man sieht Superman quasi gegen so ein riesiges Epizentrum von der Explosion ankämpfen. Quasi die ganze Stadt zerfällt, geht kaputt. Erinnert sehr an den Anime-Film Akira. Ja. Tatsächlich ist Brainiac dann am Ende so ein kleines Kind. Das dann auch wirklich sehr mittelalterregend aussieht. Und er versucht dann im ersten Moment wirklich dieses Kind dazu zu bringen, irgendwie seine Kräfte zu kontrollieren, weil man merkt ganz stark, dass Brainiac eigentlich gar nicht als Waffe eingesetzt werden will. Superman ist dann am Ende doch gezwungen, Brainiac zu töten, weil die Regierung kurz davor ist, die ganze Stadt mit Atombomben zu zerlegen. Was ich in dem Film ganz spannend finde, ist, du bekommst da ein bisschen die Welt dahinter gezeigt. Also da, wo Twisted noch sehr isoliert war, wirklich nur diese beiden Figuren hatte, da zeigt Bomb eigentlich auch so ein bisschen schon diese politische Ebene. Ja. Amanda Waller ist die Präsidentin, Lex Luthor... Dr. Sivana. Oh, ja, das habe ich als Lex Luthor gesehen. Was Sivana macht auch... das habe ich jetzt anders gesehen. Ich fange nochmal an. Amanda Waller ist die Präsidentin in dem Universum. Dr. Sivana, wie ich gerade erfahren habe, ist ihr wissenschaftlicher Berater, hat diesen Brainiac konzipiert, ist auch so ein bisschen, was ich ganz witzig finde, so wie Sivana halt auch sein muss. Ja, Dr. Evil. Dr. Evil, genau. Also der Bezug zu Akira, der kam ja auch sofort in den Sinn. Das war so, das ist sehr offensichtlich auch. Und gerade als dann Superman, ich will immer Sott sagen, aber ich weiß nicht, sobald er einen Bart hat, ist es für mich Sott, keine Ahnung. Also da geht Superman eben auch in dieses Epizentrum rein und sieht dann dieses kleine Kind mit dem kaputten Arm und ich habe gedacht, gleich kommt einer mit dem Motorrad und schreit Kaneda! Irgendwie sowas, da habe ich nur mit drauf gewartet oder sowas. Und weiß ich nicht, diese Sequenz, wo es dann, es gibt so diesen einen Moment, da hält Superman dann den Kopf von Brainiac fest und ich hatte so ganz kurz den Moment, wo ich dachte, okay, gleich so, dreht er ihm den Kopf um. Und was zögerte so lange? Und ich dachte, gleich kommt irgendwas Heftiges. Und dann wurden seine Augen rot und die Kamera zog raus. Man hat es nicht gesehen, aber er wird Brainiac dann wohl so getötet haben mit dem Hitzeblick. Mhm. Und diese Energiewolke, dieser kleine Bereich schrumpfte dann in sich zusammen und die Bedrohung war besiegt, mehr oder weniger. In diesem Moment, also ich habe das wirklich dann auch auf mich wirken lassen und ich war selber überrascht, dass so ein kurzer kleiner Film mich dann doch so bewegt hat. Also da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich finde es auf der anderen Seite aber dann auch relativ billig, muss ich ganz ehrlich sagen, das darüber zu lösen, dass es ein kleines Kind ist, weil damit erhascht man sich nochmal so ein bisschen extra Mitleid für diese Figur. Ah, natürlich. Was wir gerade vergessen haben zu erwähnen, ist Harley Quinn wieder mal passenderweise von Tara Strong gesprochen und Brainiac auch tatsächlich. Also beide Figuren von Tara Strong gesprochen. Und ich finde einfach, dass Tara Strong mit zu DC gehört, zu den Animationsserien gehört, einfach wie nichts Gutes. Harley Quinn nicht von Tara Strong sprechen zu lassen, wäre auch ein großer Frevel gewesen. Und sie dann aber nochmal auf diese andere Kinderrolle zu setzen, weil sie ist sehr wandlungsfähig mit der Stimme. Also für mich ist Tara Strong einfach so die ungekrönte Göttin der Synchronsprecher. Also das ist einfach so. Und die hat auch echt Humor. Und das ist eine ziemliche MILF. Also Tara Strong ist eine wahnsinnige MILF. Genau. Wollte ich noch irgendwas erwähnen? Ach ja, genau. Was mir in dem Film zum ersten Mal aufgefallen ist, weil das ist auch eine relativ große Actionsequenz, die dann passiert. Also durch diesen Sturm, durch diesen Energiesturm, werden dann auch so Autos durch die Gegend geschleudert und Superman muss sich da auch so ein bisschen durchkämpfen, sodass man auch sieht, okay, auch er hat Probleme, da durchzukommen. Das ist ein sehr mächtiges Wesen am Werk. Und dann kommt so ein Auto auf ihn zugeflogen und er boxt das weg. Und dann kommt so ein total billiger Soundeffekt. Also das fand ich super unpassend. Da kommt so, ein blecherndes Geräusch irgendwie. Ich kann es gar nicht nachmachen. So 0815 Standardgeräusch, wenn Auto weggeboxt wird, keine Ahnung. Also so mit den Audioeffekten und der ganzen Ton, mit dem ganzen Ton, die Musik ist nicht so atemberaubend gewesen, in dem das alles so 0815. Ich hoffe, dass das im späteren Film ein bisschen besser wird. Ja, das ist mir in dem Film, also in dem am stärksten negativ aufgefallen. Gut, der letzte Film, dann erschienen auch ganz zuletzt leider auch, die sind immer mit so 2 Tagen Abstand erschienen, ne? War dann eben Wonder Woman Big in dem Fall. Und was mich ganz irritiert hatte, war, dass das gar nicht mit Wonder Woman losgeht, sondern mit Steve Trevor, der Regierungs-Action-Superheld ist, hätte ich fast gesagt. Also so in 80er Jahre hätte auch Schwarzenegger da hinstellen können. Sonst war so ein ganz klischeehafter Supersoldat. Nichts anderes war, das alles abschießen. Ja. Ich habe den Auftrag, alles wegzuschießen, also baller ich alles weg. Der kämpft dann gegen wen kämpft er da eigentlich? Ich habe gar nicht verstanden. Cobra, glaube ich, heißt die Organisation tatsächlich. Gibt's die aus den Comics? Ja, in den Comics gibt's die auch. Die sind eigentlich, ja, haben auch manchmal gegen die Justice League gekämpft, mal gegen die Outsiders. Sind eigentlich relativ gut etabliert. Ich kannte sie gar nicht. Ich hatte das erst für Cobra aus diesen Flash Gordon und Mandrake und so Comics, die es ja auch gibt, dann von Dynamite, und da gibt es auch diese Cobra-Figur. Und dachte ich erst, okay, ist das irgendwie eine Anspielung da drauf oder sowas, weil ich kannte die Figur gar nicht. Oder Copperhead wäre so meine zweite. Naja, Copperhead ist schon was anderes. Ja, Copperhead ist eine Schlange. Aktuell. In der 52 hat er einen Schlangenkopf. Nicht drüber nachdenken. Genau. Und der sagt dann irgendwann, die kämpfen gegeneinander, also Steve Trevor kämpft gegen diesen Typen, die schießen sich gegenseitig ab. Kommt dann schon Wonder Woman dazu? Ich weiß gerade gar nicht. Na, sie taucht auf einmal einfach auf. Also, kommt dann, also die beiden, genau, warte, Steve Trevor und dieser Cobra-Typ kämpfen gegeneinander und es sieht so aus, als würde Steve Trevor einen Schlag abbekommen oder einen Schwerthieb, ich weiß gerade gar nicht mehr. Und dann öffnet sich ganz schnell so eine ganz kleine Boom-Tube und Becca Wonder Woman kommt rausgestürmt fängt diesen Schlag ab, der eigentlich Steve Trevor hätte treffen müssen. Und dann steigt sie so in den Kampf ein, hat ihr Schwert dabei, so ein schwarzes Schwert mit so Zeichen, das war jetzt kein besonders, ich meine, ich würde mich schon als New Gods Fourth World Experten bezeichnen, das war jetzt irgendwie keine bekannte Schrift, sondern nur so ein paar abgehackte Muster, das sollte wohl also ein bisschen aus wie so ein Fantasy-Runenschwert. Ja, so war es angelegt, aber war schon so irgendwo so auf so einem Neon Technik, quasi Technik, da war ja, auch ihre Motherbox war damit, glaube ich, drin. Ne? Ja. Die steigt in den Kampf ein und irgendwann hat dieser Cobra-Anführer dann sagt so, naja, kann nichts mehr dagegen ausrichten, drückt da so einen Knopf, so einen Auslöser und dann sagt, Behold Giganta! Und ich denke, was kommt jetzt? Und dann geht, ich hatte das erst für eine Rakete gehalten oder war auch wirklich so aufgemacht wie eine Rakete. Und auch mit so einem Staircase, hätte ich fast gesagt, mit so einer Treppen mit so einer Leiter da drumherum, dass man da dran kommt. Ich dachte, okay, ist das irgendwie, hat mich auch so im ersten Moment an diese Bombe aus Crisis on Two Earth erinnert, die dann Oldman hinterher baut. Erinnerst du dich? Ja. Und daran hat mich das im ersten Moment auch erinnert. Mhm. Und dann sagt er dann, ja, hier ist Giganta. Und ich denke, was kommt jetzt? Und dann bricht da so ein riesiger Roboter raus. Und so ein Fembot, hätte ich fast gedacht. Mhm. Roboter mit Titten. Ich habe gedacht, was soll das jetzt schon wieder, ne? Sah ein bisschen so aus wie Morgana Le Fay, die Jack Kirby dann tatsächlich ja auch in The Demon gezeichnet hat. Ich fand sogar, dass sie alleine vom Kopf her ausgesehen hat wie Joe Kessler bei Marvel. Ah. Also alleine so die Haare, die angedeuteten, das hat Joe Kessler bei Marvel ja auch. Das ist ja Ultrons Frau, hätte ich fast gesagt, ne? Also meine erste Assoziation war eigentlich eher so eine überdimensionierte 20 Meter Joe Kessler. Mhm. Das war so meine erste Assoziation mit ihr. Oder es gibt bei Cartoon Network auch so eine Cartoon-Serie mit so einem Roboter-Mädchen. Ich habe gerade vergessen, wie die Teenage heißt. Teenage Robot. Teenage Robot, ja genau. So eine Mischung aus Joe Kessler, Teenage Robot und das Ganze in 30 Metern. das waren meine ganzen ersten Assoziationen. Und die kämpfen dann dagegen. Das wird auch ein ziemlich epischer Kampf. Wenn man die 80er Jahre im Kopf hat, macht das sogar Spaß. Das ist also ziemlich, ich fand es also ziemlich aufgesetzt. Steve Trevor wird dann irgendwie weggeschleudert, hat dann so einen Haufen Leichen von diesen Grober-Agenten, schnappt so einen Granatenwerfer, zufällig liegt er da, ne? Schießt dann nochmal Giganta ab. Wonder Woman trennt ihr, glaube ich, noch einen Arm ab. Ja. Mit dem Schwert, ne? Machte. Und dann kommt so dieser Moment, wo Steve Trevor droht, wirklich von Giganta zertreten zu werden, und Wonder Woman schafft es in letzter Sekunde mit ihrem Schwert in den Kopf des Roboters ein kleines Loch zu schneiden, reißt es auseinander, ruft zwei Käbelchen raus und das Ding fällt um. Und ich dachte, was ist eigentlich mit euch los? Was ist eigentlich mit euch los? Das ist so ein blöder Moment. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann gab es diesen Moment, da wird Wonder Woman ausgenockt und ihr Schwert liegt irgendwie 3 Meter von ihr. Und ich dachte, komm, mach den Jedi-Trick, ne? Lass dir das Schwert einfach annehmen. Das wäre doch logisch, ein Schwert zu bauen, macht doch Sinn. Und sie macht das tatsächlich. Und ich denke so, das ist nicht euer Ernst. Das ist aber ein Klassiker. Ja, aber es war so vorhersehbar. Und es war so über, das war alles so, und dann gab es am Anfang, wo die beiden sich dann, und dann fangen die anderen beiden, während des Kampfes fangen die an, sich zu unterhalten. Und Trevor versucht, sie so ein bisschen zu leiten. Und sie sagt, ne, ich lass mich hier nicht rumschubsen. Und habe ich keinen Bock drauf. Und dann sagt er dann, gestern Nacht im Schlafzimmer war das noch ganz anders. Und ich denke so, warum? Was soll das denn? Das war so plakativ und blöd. Ja, das war tatsächlich der Teil, der mir auch am wenigsten gefallen hat. Und nicht genug damit, die besiegen den Roboter. Wie gesagt, sie ruft zwei Käbelchen raus. Ne? So nach dem Motto, unser Roboter, und niemand darf den Kopf aufschlitzen, dieses Kästchen finden. Genau dieses Kästchen darf man nicht finden. Weil die Schwachstelle, als wenn da so ein Pfeil dran wäre, Schwachstelle, ding, ding, ding, ding, ding. Und ich gedacht habe, nee, bitte nicht. Und dann fällt das Ding um. Und die beiden haben gewonnen. Und Steve Trevor geht so weg. Und sie sagt, nee, du bleibst hier. Reißt ihm das T-Shirt komplett auf. Und fängt an, ihn abzuknutschen. Und er sagt, brauche ich jetzt noch ein Safe Word? Und ich dachte, nee. Also eine tolle starke Frauenfigur herzustellen, ja. Eine Frauenfigur herzustellen und darzustellen, die sich das nimmt, auch sexuell, was sie haben möchte, geschenkt. Ist alles überhaupt kein Problem. Aber bitte nicht so billig und nicht so plakativ. Das hat mich erinnert an Forerunner. Es gab zu Countdown gab es eine Reihe. War das Forerunner? Ich glaube, die hieß Forerunner, ne? aus Countdown. Das weißt du besser. Forager und Forerunner. Ich bin mir gerade unsicher. Diese Liederfarben, die kennst du. Die in Countdown dazukommen. Es gibt eine Storyline mit ihr, Countdown to Adventure, wo sie durchs Multiverse reist und sich irgendwann so einen tanagarischen Sexsklaven besorgt. So einen Hawkman. Hast du schon mal erzählt? Hab ich schon mal erzählt. Ja, hier in dem Rahmen glaube ich nicht. Wo sie sich so einen tanagarischen Sexsklaven besorgt und dann einfach nur dann immer, sie kommt nach dem Abenteuer zurück in dieses Raumschiff und vögelt den nächsten Mal durch. Und ich so dachte, geh nach Hause. Ne? Das ist mir ganz egal, ob Männer das machen würden, und dass man jetzt hier eine Frauenfigur darstellen möchte, die Männer so ausnutzt sexuell, aber das ist doch bitte keine Darstellung für eine Frau. Ne? Stellt doch Frauen nicht so dar, auch wenn das durchsetzungsfähige und starke Frauenfiguren sind, die Männer dann im Prinzip genauso ausnutzt, wie Männer Frauen ausnutzen würden. Und genauso ist Becker Wonder Woman hier in Justice League Chronicles, Gods and Monsters Chronicles. Und ich war von diesem Film so wahnsinnig enttäuscht, weil ich bin so ein Wonder Woman Fan geworden, durch den Run von Brian Azzarello. Ich hatte in diese Figur so viel Hoffnung gesteckt. Allein schon diese Origin mit der Fourth World. Ich war so wahnsinnig enttäuscht von diesem Film. Der blödeste Moment fand ich tatsächlich, wo Steve Trevor in der Hand von diesem Superroboter ist und eigentlich schon zerquetscht wird, ja. Und Wonder Woman da nur rumsteht und meint, ja, aber du hast doch vorhin noch gesagt, du kämpfst alleine klar und so. Ja, ja. Dass sie ja wirklich so einen Wettbewerb rausmachen können, wer jetzt irgendwie der bessere Kämpfer ist. Also das fand ich sehr aufgesetzt. Und wo ich das, auch das Gefühl hätte, nur um Recht zu haben, würde ich sie ihn töten lassen. Ja, also, vor allen Dingen, wenn es realistisch wäre, wäre in der Situation schon gestorben eigentlich. Richtig. Ja. Nein, okay, das ist natürlich Zeichentrick, Pacing. Ja klar, aber der Roboter hätte ja nur einmal ein bisschen stärker zu drücken müssen, dann wäre Matsch gewesen, weil es ist ja noch ein normaler Mensch, der hat ja keine Metakräfte, dieser Steve Trevor, oder zumindest wird es nicht erwähnt. Nein, der Roboter hat vorher auch ein Drehbuch gekriegt, ne? Ja. Da steht dann drin, bitte am Anfang nicht so ganz fest zudrücken, damit Wonder Woman genug Zeit hat, den Arm abzuhauen. Ne? Der hat vorher auch ein Briefing gekriegt, bevor er rausgekommen ist von der Dramaturgie und alles. Also wie gesagt, ich fand den Batman fand ich wegen Harley Quinn besonders schön. Den Superman fand ich mit dieser Beziehung Superman Kaneda, keine Ahnung, und Brainiac ziemlich cool. Und dieser Wonder Woman, den fand ich nur albern und bescheuert. Also dieser 0815 80er Jahre Actionheld, Steve Trevor da mit diesen riesigen Brustmuskeln und diese aufgesetzte Super Amazone aus dem All, das war nichts. Also das, ich war echt wahnsinnig enttäuscht von diesem Ding. Das hat mich wahnsinnig enttäuscht, leider. Ich hoffe, dass die Figur, in meinem Trailer hat Wonder Woman echt einen ziemlich coolen Spruch, wenn sie diesen Humor wenigstens behält, so dieses dieses Sassy so ein bisschen behält, das fände ich schon ganz cool, aber ich hoffe, dass sie im Film ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und auch, dass die Origin noch ein bisschen ausgearbeitet wird, da hattest du ja vorher schon mal drüber geredet, wie das sein wird, aber da reden wir dann drüber, wenn die Comics raus sind oder so, ich weiß nicht. Es wird nämlich jetzt diesen Monat kommen, glaube ich, schon zwei Hefte raus in der gleichen Reihenfolge. Erst Batman und Superman, das sind gleich so 40 Seitenbrecher. Eben auch Justice League, Gods and Monsters, Superman und Batman. Und dann kommen im nächsten Monat nochmal zwei Hefte raus, Wonder Woman und dann nochmal so ein Heft, wo sich die Truppe zusammenfindet. Okay. Und dann also kommen jetzt noch zwei, also jeweils zwei Hefte raus, bevor der Film kommt, wo die Origin dieser Charaktere nochmal ein bisschen erzählt wird. Ich finde schön, dass dieser Film wirklich so beworben wird wie das neue Paralleluniversum to go, also das ist wirklich so dieses so die neue Parallelkontinuität. Ich glaube, man hat gemerkt, dass diese New 52-Filme nicht besonders gut ankommen. Zumindest ist bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es grundsätzlich ist, ob die sich gut verkaufen oder sowas, weil ich habe eigentlich mehr Bock auf so ein bisschen mehr so Direct-to-DVD-Geschichten, was in der Zeit ja wirklich guten DC-AOMs auch immer der Fall war, also Crisis on To Earth ist ein wirklich großartiger Film, der eigentlich so auf keiner direkten Story basiert, den Dwayne McDuffie, Gott habe ihn selig, noch eigentlich geschrieben hatte für die normale Zeichentrickserie. Da ist das aber nicht zustande gekommen. Dann hat man dann daraus eben eins von diesen DCU-AOMs gemacht. Natürlich sind da Versatzstücke drin aus verschiedenen Crisis-Comics, aber jetzt nicht so direkt eine Vorlage. Und eigentlich fand ich diese Filme immer am schönsten, wo es keine direkte Vorlage gab. Und Bruce Timm hat auch gesagt, er hätte sich mit diesem Universum wirklich einen kleinen Traum erfüllt, weil das Figuren sind, die er immer schon mal erzählen wollte. Eine ganz neue, dunklere, düstere und ernstere Herangehensweise an die Justice League. In Anführungsstrichen. Warum? Naja, das Wonder Woman-Video war ja jetzt nicht so ernsthaft. Das hätte man in dieser Härte und in dieser Direktheit, auch mit diesen ganzen sexuellen Anspielungen, und das war mehr als eindeutig, in einem Zeichentrickfilm, der im Zweifelsfall auch für Kinder zugänglich ist, weil wer hindert die Kinder daran, YouTube aufzumachen, diese Seite Machinima anzusteuern und zu sagen, hey, hier ist es und mach nichts. Und ich habe hier dann auch diese sexuellen Anspielungen, weil das ist nicht irgendwie so, dass man hat das in anderen Trickfilmen auch durchaus so, aber dann ist das mal mit so einem Augenzwinkern auf der zweiten Ebene. Nein, man hätte im Prinzip hier nur noch Pillemann Fotze sagen müssen, alles wäre noch deutlicher gewesen. Also ich fand das schon sehr eindeutig hier. Genau. Und eben auch so dann Harley Quinn am Anfang praktisch nackt, also für amerikanische Zeichentrickverhältnisse war sie dann nackt. Das kann man, also ich hätte nicht erwartet, dass sie in einem Trickfilm im Höschen durch die Gegend läuft. Ja, wo man auch ganz klar sehen kann, da Batman holt ein nacktes Mädchen raus, Harley Quinn nur noch in Unterwäsche. Was wäre dann danach passiert? Ne? Ja. Also bitte. Fridge Horror. Ja. Und was Superman angeht, ich meine, dass man natürlich dann den Tötungsvorgang nicht gezeigt hat, weil das war immer noch ein kleines Kind. So viel Anstand hat man noch gehabt, diesen Tötungsvorgang nicht zu zeigen, aber man hat sich viel Zeit gelassen, hat diesen Moment sehr lange ausgekostet, bis man dann wirklich dann auch gezeigt hat, okay, jetzt hat er ihn gerade umgebracht und die Energie verschwindet. Und wie gesagt, das hätte man unter Umständen auch mit, also der normale Erde Null Superman hätte das nicht gemacht, der hätte nach einer anderen Möglichkeit gesucht, bevor er dann diesen Akira Brainiac getötet hätte. Ich freue mich im Film auf ein paar wirklich interessante Schurken. Also wie du sagtest, wenn das wirklich Dr. Sivana ist, was ich am Anfang so gar nicht gesehen habe, ich freue mich auf viel. Irgendwie dieser schwierige kleine Glatzkopf, der da seinen Spaß hat. Ich freue mich auf Amanda Waller als Präsidentin, weil ich glaube, das ist also eine schwarze Frau als Präsidentin zu haben, ist schon sehr mutig in einem Film. Schöner Schritt nach vorne. Ich meine, in Crisis on Two Earth war es Slade Wilson. Ja. Ne, Deathstroke. Warum dann hier in dem Universum nicht damit eben auch tatsächlich weitergehen, dass es dann eben Amanda Waller ist, auch eine Schurkin. Ich bin gespannt, wie es im Film aussieht, was da wirklich die Bedrohung ist, ob die Authority Justice League da wirklich die Bedrohung ist, gegen die eingesetzt, ob die sich einfach nur zur Wehr setzen müssen oder ob es noch ein paar andere DC-Charaktere gibt, die dann nach und nach dazukommen. es geht um irgendwie einen Mordkomplott, dass so diese ganzen Wissenschaftler ermordet werden, die da auftreten. Irgendwie eine Version von Dr. Freeze kommt noch vor, dann der Dr. Sylvana wird wahrscheinlich auch noch angegriffen. Lex Luthor sieht so aus wie Stephen Hawkins, ist in so einem Fliegestuhl, so ein bisschen wie Professor X. Ist dann auch mehr so ein moralisch grauer Charakter, wo man nicht so wirklich weiß, was man von ihnen erwarten kann. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube wirklich, die Bedrohung, die eigentliche Bedrohung wurde noch nicht vorgestellt. Also es ist wirklich teilweise eher so eine Mystery tatsächlich. Du hattest ja angemerkt, das war so ein bisschen Hintergrund-Spoiler, hätte ich fast gesagt. Vielleicht erzählst du das einfach nochmal, dieser Plot hinter Becker. Ja genau, weil Becker heiratet in ihrer Vorgeschichte in diesem Universum Orion, der auch sonst so in den New Gods-Geschichten immer so ihr Geliebter war. Und dann stürmen tatsächlich He-Mon und ein paar von den New Gods die Hochzeit, die eigentlich die beiden Königsfamilien bzw. New Genesis und Apocalypse vereinen sollte, und töten halt tatsächlich Darkseid und Orion. Und deshalb landet sie dann später auf der Erde. Als du das erzählt hast am Nachmittag, hat mich das sehr an Flashpoint erinnert, weil das ja im Prinzip auch der Ausgangspunkt ist zwischen der Auseinandersetzung zwischen Aquaman und Wonder Woman. Ja. Deswegen gibt es ja den Krieg zwischen Atlantis und Themyscira. Mal gucken, ob sich das jetzt hier besser ausspielt als in Flashpoint, weil da war das. Wir sollten hier nicht über Flashpoint reden, sonst fange ich gleich wieder an zu weinen. So. Ich hab's kurz im Trailer gesehen, die Ausschnitte, aber ich fand es da ziemlich cool aus. Ich freue mich, so eine Heirat zu sehen, wo Darkseid dann im Publikum steht und Granny Goodness irgendwie legt denen die Ringe an oder so, war schon ziemlich cool. Also ich freue mich, als ich gehört hatte, ich hatte davon gehört, dann hast du mir nochmal davon erzählt. Und als du dann sagtest, ja, das ist Becker in dem Prinzip und das ist Fourth World, da war ich halt auch begeistert, weil ich bin ein super Fourth World-Fan. Und ich finde einfach schade, dass in den DCU AOMs die Fourth World, ich glaube, bis in einem Film, eben Superman Batman Apocalypse, ja. Wo es sehr prominent vorkommt, weil es in der Storyline, in den Comics ja auch so war, in Supergirl von Krypton war es ja genauso, dass der Apocalypse eine große Rolle gespielt hat. Ansonsten findet dieses Universum im animierten Bereich kaum statt. Die Figuren kommen zwar auch in der Superman-Zeichentrickserie vor. Justice League auch nochmal. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, es ist halt ein Teil des Universums, der im Prinzip genauso gleichberechtigt behandelt wird wie die Justice Society oder das Crime Syndicate oder ähnliche Figuren, die in der Serie auch natürlich abgewandelt, aber vorkommen. Also wenn man mal Darkseid als großen Oberschurken am Ende der Serie rausnimmt, ist ja dieser finale Kampf, ist ja Superman gegen Darkseid, weil es einfach so sein muss. Aber man sieht natürlich wenig von der Fourth World. Und ich war damals bei Superman Batman Apocalypse, war ich komplett weggebumst. Also auch so viele Konzepte aus den Comics zu sehen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt die Story noch nicht gelesen, auf der das basierte. Also die Comics von, war das Jeff Loeb? Und das war Jeff Loeb, ja. Jeff Loeb und Ed McGuinness waren das, glaube ich, noch. Und Ed McGuinness war das andere. Wenn das nochmal gezeichnet. Ist auch vollkommen egal. Aber Jeff Loeb hat es geschrieben. Hm. Und die Comics habe ich später erst gelesen, aber dann eben auch so, ich hatte ja die ganzen Fourth World Comics schon gelesen. Und ich wusste, warum Scott Free nicht mehr bei Bader zu Hause war. Weil der war auf New Genesis und hatte schon die Nachfolge angetreten vom Highfather. Deswegen hatte Bader in dem Film ja nur noch sein Kostüm im Schrank. Na, die wohnte da ja alleine. Das war ihr Haus, weil Scott Free eben schon wieder auf New Genesis war. Und da auch so wirklich dann auch so diese ganze Kontinuität in dem Film eingearbeitet zu sehen, wo man wirklich sieht, okay, Bruce Timm und seine Leute geben sich wahnsinnig viel Mühe damit und so weiter und so fort. Und ich wünsche mir einfach, dass man, also Bruce Timm kennt die Figuren, er kennt das Universum, er wird sich auch dann im Zweifelsfall die Hefte dazu durchlesen. Der ist da wirklich sehr, sehr genau. Und ich freue mich wirklich. Ich habe mir kaum Trailer angeguckt, auch was du gerade erzählt hast, habe ich eben noch nicht gesehen. Aber wenn das da vernünftig verarbeitet wird, dann ist das ein Element, auf das ich mich freue. Und ich glaube, wenn ich ein Batman-Fan wäre und ich hätte plötzlich Kirk Langstrom als den Charakter, dann wäre das auch ein ziemlicher Mindfuck für mich, weil ich sage, okay, mal gucken, wie die damit umgehen. Also ich bin gespannt, was du hinterher über Kirk Langstrom sagst. Also bisher gefällt mir er mir sehr gut. Ich mag vor allem das Kostüm, mag ich sehr gerne. Dass man auf dieses Cape endlich mal verzichtet, dass man also wirklich so ein Batman Beyond-artiges, sehr schlankes, schnelles Kostüm gemacht hat. Also bisher, also als ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal von dem Universum gehört hatte, war ich schon hellauf begeistert. Bisher freue ich mich sehr auf diesen Film. Und ich hoffe, dass mich dieses Projekt nicht enttäuscht. Es soll nächstes Jahr soll das fortgesetzt werden, nochmal mit 10 Episoden. Ob das jetzt ganze Episoden werden oder wieder so kurze Episoden von 5 Minuten, weiß man noch nicht. Aber es soll eine zweite Staffel werden, eben nochmal mit so Web-Episoden. Ich bin gespannt, wie sehr die das Universum dann nochmal ausarbeiten. Wahrscheinlich auch abhängig vom Erfolg des Films, wie der sich jetzt verkauft. Nur ich denke, die werden natürlich schon die ersten Pläne gemacht haben, wie es dann aussehen soll. Ich habe auch schon bei, ich glaube bei Weird Science, DC Comics Blog, habe ich schon gesehen, da hatten sie schon so eine Top 10 Charaktere, die wir dann nächstes Jahr sehen wollen. Mal gucken, ob davon irgendwas passiert. Also ein Aquaman will ich da eigentlich nicht sehen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf, weil das Einzige, was sie machen können, ist irgendwie Ocean Master als Aquaman. Oder wäre es nochmal dieser dicke Typ da, dieser Berater, Vulko, ne? So ein dicker Aquaman mit so einem komischen Bart und so zwei so Haaren am Kopf, ne? Keine Ahnung. Was könnten die mit Flash machen? Flash, wer könnte denn Flash sein? Könnte ja dann auch nur im Prinzip, weiß ich nicht, Professor Zoom sein, oder? Hubert Thorne als Flash. Ja, das wäre eine Idee. Irgendwie ein Flash aus der Zukunft, ja. Ah, mal gucken. Hat man vielleicht noch ein bisschen Auswahl oder irgendwie vielleicht einen komplett derangierten, mutierten Cyborg da reinzusetzen, der irgendwie ein kaputtes Programm hat und dann zu so einem, vielleicht noch ein bisschen mehr Akira macht und dann zu so einem alles verschlingenden Riesenmonster wird. Ne? Einfach dann noch mehr Akira da reinzupacken. Ja. Noch mehr Endzeit. Ich freue mich wirklich drauf. Also Gods and Monsters ist eine Sache, da freue ich mich schon seit vielen Wochen drauf. Ich weiß nicht, wollen wir uns in 4 Wochen nochmal zusammensetzen und den Film dann auch besprechen? Ja, sollten wir. Hast du da Bock drauf? Ja. Gut, dann machen wir auch genau das. Dann ist das unser Plan für das nächste Mal, für die nächste Filmbesprechung. Gut, wenn du jetzt so nichts mehr hast, würde ich sagen, wir beenden das. Oder hast du noch irgendwie einen wichtigen Punkt vergessen? Nein, ist alles drin. Ist alles drin, ne? Ist auch wieder dreimal so lang geworden, wie ich es eigentlich haben wollte. Aber kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns dann wieder wie gewohnt am Sonntag wieder. Auf wieder Nerd! Auf Wiedersehen! Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!